Erster, hört mir zu, ihr fernen Inseln und Völker, denn der Herr hat mich schon vor meiner Geburt gerufen und meinen Namen genannt. Zweiter, er machte meine Worte so scharf wie ein Schwert, während er mich im Schatten seiner Hand beschützte und wie einen spitzen Pfeil verbarg. Dritter, er sagte zu mir, du bist mein Diener Israel, durch den ich meine Herrlichkeit der ganzen Welt zeigen möchte. Vier. Ich dachte jedoch, dass meine ganze Arbeit umsonst war, aber mein Recht liegt bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Fünfter, jetzt spricht der Herr, der mich im Mutterleib zu seinem Diener machte, damit ich das Volk Jakob und Israel wieder zu ihm zurückbringe. Sechster, er sagte, dass es nicht ausreicht, nur Israel zu retten, deshalb macht er mich zum Licht für alle Völker, damit seine Rettung die ganze Erde erreicht. Siebter, der Herr, der heilige Erlöser Israels, spricht zu dem Mann, den alle verachten, damit Könige und Fürsten vor ihm aufstehen und ihn ehren. Achter, der Herr sagt, dass er zur richtigen Zeit antwortet und am Tag der Rettung hilft, damit er sein Volk schützt und das zerstörte Land neu verteilt. Neunter, er befiehlt den Gefangenen, in die Freiheit zu gehen, sodass sie auf ihrem Weg genug Nahrung finden und sogar auf kahlen Bergen weiden können. Zehnter, sie werden weder Hunger noch Durst leiden, weil ihr barmherziger Gott sie führt und sie sicher zu frischen Wasserquellen leitet. Elfter, ich werde alle meine Berge in ebene Wege verwandeln, damit die großen Straßen für mein Volk gut vorbereitet sind. Zwölfter, seht doch, wie die Menschen von überall herkommen, sowohl aus dem Norden als auch aus dem Westen und aus fernen Ländern im Süden. Dreizehnter, der Himmel und die Erde sollen vor Freude jubeln, weil der Herr sein Volk tröstet und Mitleid mit den Menschen hat, die leiden. 14. Aber das Volk in Zion klagte, der Herr hat mich verlassen und mein Gott hat mich ganz vergessen. 15. Kann eine Mutter ihr Baby vergessen oder kein Mitleid mit ihrem Kind haben? Selbst wenn sie es vergessen würde, werde ich dich niemals vergessen. 16. Ich habe deinen Namen in meine Hände gezeichnet, deshalb habe ich deine Mauern immer vor meinen Augen. 17. Deine Kinder kommen schnell zurück, während diejenigen, die dich zerstört und verwüstet haben, nun endlich weggehen. 18. Schau dich um, denn alle deine Leute versammeln sich und kommen zu dir, damit du sie wie wertvollen Schmuck tragen kannst. 19. Dein Land war zerstört und leer, aber bald wird es zu eng für alle Bewohner sein, weil deine Feinde weit weg sind. 20. Die Kinder, die du in der Zeit der Trauer verloren glaubtest, werden sagen, dass der Platz zu klein ist und sie mehr Raum zum Wohnen brauchen. 21. Dann wirst du dich fragen, wer dir all diese Kinder gegeben hat, obwohl du einsam, verstoßen und ohne Hoffnung warst. 22. Gott, der Herr, sagt, dass er den Völkern ein Zeichen gibt, damit sie deine Söhne und Töchter vorsichtig zu dir zurückbringen. 23. Könige und Königinnen werden sich um dich kümmern und dich ehren, damit du erkennst, dass ich der Herr bin und niemand enttäuscht wird, der auf mich hofft. 24. Kann man einem starken Krieger seine Beute wegnehmen oder können Gefangene einem grausamen Herrscher entkommen? 25. Der Herr antwortet, dass er den Starken die Gefangenen wegnimmt, weil er selbst gegen deine Feinde kämpft und deine Kinder rettet. 26. Ich werde deine Unterdrücker bestrafen, damit alle Menschen erkennen, dass ich der Herr bin, dein Retter und der starke Gott Jakobs.